SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Freezy ist es draussen, aber tanzen tut ja bekanntlich Wärme. Und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Das ist SRF Virus, ich bin der Mental X, ich bin zuständig für 3 Stunden elektronische Clubmusik. Heute zu oben mit dem Thema elektrisch und komplex. Äußerst komplexe Sounds, die kommen aus Zagreb. Nämlich vom Kroat, vom Petar Dundorf. Letzte Woche hat er seinen phänomenalen Remix für Platypus vorgestellt. Diese Woche hat er wieder eine neue EP an den Start gebracht, und zwar vom belgischen Kult-Music-Label, nämlich Music Man. Das ist das Label, wo seit bald 30 Jahren sehr erfolgreich Techno-Produzenten fördert, unter anderem auch noch Schweizer wie der D-Tron. Neben Petar Dundorf bekommst du brandneue Sounds von My Favorite Robot. Das ist das Underground-Label aus Toronto. Die haben wieder einmal mehr The Ferment am Start. Und dann gibt es richtig eins drauf, sprich deftigen Sound. Und zwar aus Slowenien vom Umek Avo. Möchte ich mit einer völlig irre Scheibe. Und zwar von einem Projekt namens Merk. Das Stück heisst Apart. Und von wo kommt es? Keine Ahnung. Aus dem Promotionland. Nein, kommt in ein paar Wochen raus, aber ist im Moment noch so weit undefiniert. Schön, reise ich mit. Viel Spaß. Thank you. We are Samurai, the Keyboard Cowboys. Sich das südfranzösische Label InLab wieder gefangen hat. Es hat in den letzten zwei Jahren ein bisschen geschwächelt. Eigentlich erstaunlich, weil angefangen vor fünf Jahren hat der David Prab und der Willi Real wirklich fulminant mit einem total neuen Sound, damals noch gern als Melodic-Techno bezeichnet. So in der letzten Zeit sind sie aber dann wirklich so ein richtig Dub-Techno abgeschweift. Aber jetzt hier wieder was sehr Stimmiges. Und zwar von einem Typ namens Joel K. Samurai heisst das. Kommt im Bälde eben auf dem französischen Label auf InLab Music raus. We'll be right back.

Radio Free Lovers. Das Label hat sich in den letzten 10 Jahren mehr als etabliert. Gut, der Label Owner und der Label A&R, das ist der Manuel Delamare. Und ich mag mich noch erinnern, wo ich seine ersten Tracks bekommen habe. Das müsste so im Jahr 2003 sein. Damals hat er noch in Liechtenstein gewohnt und zwischendurch hat er ab und zu seine neuen Sachen rübergeschickt nach Basel. Naja, ist natürlich nicht alle zu weit. Und inzwischen ist er in Italien daheim und betreibt dort sehr erfolgreich sein Label Free of Free Lovers. Diesmal mit Luigi Rocca und das ist Moon. X. Massive. Definition aus Zürich mit seinem Label Definition Music. Naja, okay, Name-Dropping halt. Und seiner letzten Single, nämlich Calm Down, ist jetzt noch als Remix-EP rausgekommen, unter anderem mit dem Gabriel Ananda. Remix, wobei der fällt komplett durch den Mix, der hier wirklich auf dem Dancefloor funktioniert. Das ist der Abad Remix. Das ist die Definition aus Zürich mit Calm Down. Übrigens, die Definition spielt morgen oben im Club Land Schweiz, und zwar eben in Zürich im Club Bellevue. Mehr Party-Tipps in einer guten Stunde in meinen Club Selections. To work through, to work through. There's a sign of something changing. Broken into lines and feelings. There's another way to hurt you. To hurt you. To hurt you. Before is

Episode Mental X Electronic ist gerade mal 40 Minuten alt. Schon sind wir beim ersten Essential-Tune. Aber wenn der John Graham aus Großbritannien neue Scheiben macht, dann muss man sie zelebrieren. Sprich, juhu, juhu, juhu machen. John Graham, natürlich besser bekannt unter anderem als Space Manöver oder hier als Quibo. Seine brandneue Scheibe heisst irgendetwas mit Medicine. Brand New Medicine, genau. Und zwar auf dem britischen Label von Dave Seaman, nämlich auf Zelador. Irrsinnige EP, ich habe mich für diesen Track entschieden, weil er rockt einfach am meisten. Übrigens, John Graham spricht der Quiver, das ist der, der dann auch immer noch singt bei seinen Tracks, aber macht das sehr subtil und sehr, sehr sexy. Das ist der Quiver mit Brand New Medicine, mein Essential Tune Nummer 1 heute oben. We'll be right back. Vergnügen. Ein Yaris-Fan-Remix von Fireworks. Der Typ wird nicht umsonst irgendwie auf die gleiche Ebene von Richie Horton oder mit John Aquaviva gestellt. Er hat eigentlich ein unglaubliches Talent. Du kannst dich selber davon überzeugen. Playlisten findest du auf srf.ch/mentalx. Nach der Show bekommst du auch den 3-stündigen Podcast zum gratis downloaden. Und zwar mit dem Thema elektrisch und komplex. Komplexe Sounds vom Yaris Farn. Sounds so sexy. unser grösster Fan ist der britische Techno-Avantgardist James Holden. Der Jack Fairlay aus Toronto genauer gesagt, mit dem alten Ego, nämlich Fairmont, ist einer von den Superstars von der elektronischen Underground-Music. Und das beweist er seit Jahr und Tag unter anderem auf einem Kompakt- oder auch Traumschauplatten. Aber sein Hauptlabel, so was seine Homebase, das ist das legendäre James T-Label, nämlich My Favorite Robot. Genau dort hat er jetzt seine neue EP rausgebracht und da hörst du einen von diesen Kracher-Tracks, und zwar Lose Tief. Wieso hat sie die verloren? Keine Ahnung, Marfa, es geht ihm wieder besser, aber auf jeden Fall Hintergrundinfos und aktuelle Sachen über seine Person findest du auf srf.ch/mentlix. Ja, das Deep House-Ding ist durch. He? Egal, wo da los ist, es wird wieder bratscht. Es ist Rave, es ist Elektrohouse und vor allem sehr, sehr viel Techno und Trance. Aber naja, mir mag es gerne. Ich kann es wirklich gerne, wenn es extrem rockt. Und da haben wir eben einen absoluten Brüller. Das ist mein Artist von der Woche, der Fairmont mit Lose Tief. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. gewundert habe, da habe ich Oliver Koletzki sein Label «Stil for Talent» gerade eine ganze Sendung gewidmet. Der hat aber auch im Moment wirklich eine Nase für extrem geile Act. Hier haben wir wieder jemanden, der, ja, ich kenne Teenage Mutant schon von Bedrock, auf jeden Fall jetzt, wenn sie natürlich mit einer EP auf ein Stil von Talent rauskommen, dann wird ihr Erfolg sicher noch grösser und grösser und das Ganze expandiert sich einfach ins Unendliche. Mal schauen. Stil von Talent, das Label von Oliver Koletzki und zwar mit Teenage Mutants und Alive. Believe in your ability to love the life you're living. Denk. You bring light in. Ja, ich fange lieber nicht an zu singen, aber es ist doch wirklich schon fast ein Remake von Underworld's Two Months Off, irgendwie aus dem Jahr 2001, oder? Kommt via Anjuna Deep, das ist das Label von About from Beyond, wo wirklich primär eigentlich House-Music macht, wobei eben House 3.0. Das ist AD mit You Give Me Butterflies. den Durchstart vom Jahr 2016. Letzte Woche haben wir gerade eine ganze Sendung gewidmet. Der Typ kommt aus Helsinki, aus Finnland. Das ist der Jota und das ist seine aktuelle Scheibe Firewalk. Der Typ, der wird auch im 2017 noch vieles von sich zu reden geben. Und zu Recht, der Typ hat wirklich ein unheimliches Talent. Remixes unter anderem von Pop-Acts wie Coldplay und gleichzeitig Underground-Scheiben auf allen möglichen Independent-Dance-Labels. Der Typ ist wirklich super big. Und apropos Best of 2016. Naja, es hat schon Tradition und das schon seit 16 Jahren. In genau zwei Wochen steht mein Mentlix Best of parat. Und ja, mal schauen, ich bin ganz, ganz sicher, der eine oder andere Jotto-Track werde ich auch reinpacken. Aber natürlich kommen auch die brandneuen Sounds, dann jetzt kurz. Und mit brandneuen Sounds machen wir gerade weiter. Hey, ich habe heute ein neues Bedrock-Album bekommen und oh Mann, was für ein Sound, was für ein Space. Als nächstes hörst du eine von den neuen Tracks vom Label Bedrock. Happy Birthday. Bestes Techno-Label von der Welt. Ja, klar, weil das Label meine ist. Und schon denke, wird sie Bedrock ein Label viert, mit diesem Release sein 18-jähriges Bestehen. Es ist wirklich verkaufstechnisch auch eins der erfolgreichsten Underground-Techno-Labels. Aber gut, der John Digwitz, der hat einfach wirklich ein Näschen für kommende Talents noch weit, bevor andere grosse Labels, wie zum Beispiel Compact oder auch Stil von Talent, obwohl die auch beide sehr, sehr gut sind, noch auf die Idee kommen, die Artisten zu sein. Hier haben wir so einen Newcomer auf Bedrock, und zwar Amari mit Cult Vision. Der Download, diese Sendung als Podcast, bekommst du nur bei der Elfi, und zwar auf srf.ch/mentlex. Da bekommst du Hintergrundinfos und natürlich auch Playlisten. Und was ja klar ist, meine Sendung, die dreistündige Download, bekommst du natürlich auch auf iTunes. extrem sanft, der Sound super komplex. Das ist eine Handschrift, ganz klar, von Petar Dundorf aus Kroatien. Und das macht er schon seit den frühen 90er Jahren. Ich weiss noch, wo ein junger Bursch war, so um die 17. Und man hat schon seine Trance-Platte gespielt. Gut, Trance ist bei ihm so ein bisschen eine Sache. Er ist sehr, sehr vielschichtig. Vor allem auch durch sein langjähriges Label, das noch stets treu geblieben ist, nämlich das belgische Music Man Label. Dort sind unter anderem auch so illustre Techno-Acts, wie zum Beispiel der D-Tron oder der Luke S. Later daheim. Letzte Woche hat er einen unmenschlichen Remix vorgestellt von Petar Dundorf, und zwar für The Art of Trance und Platypus. Das ist übrigens laut eurem Feedback eines von den wirklich abgefahrensten Tracks gesehen. Ich habe die ganze Woche E-Mails beantwortet, genau wegen diesem Remix. Und ja, der Zufall will es, die Woche hat er gerade eine neue EP released. Das ist der Petar Dundorf. Das ist Falling In. Der Typ ist wirklich göttlich. Mental.

Das Teil ist tatsächlich heute released worden auf dem britischen Überlabel auf Bedrock. Produziert hat es ein Sam Jakobsson. Naja, wir aus Schweden kommen, ist ein absoluter Newcomer und von dem haben wir bis dato noch nichts gehört. Aber mit einem Plattenvertrag mit Liquid Bedrock Records, naja, ich glaube, so die nächsten paar Monate sind herum. Muss er sich nicht mehr allzu fest anstrengen. Island heisst der Track übrigens. Ich komme vor der 9, du lässt jetzt ein Virus. Ich bin der Mantlix und ich bin seit 16 Jahren dazu zuständig, dass am Wochenende die elektro-urbane Club Underground Music nicht zu kurz kommt. Hintergrundinfos zu der heutigen Show mit dem Namen Elektrisch und Komplex. Da kommst du auf srf.ch/Mantlix. Dort findest du Playlist und gerade nach der Show auch einen 3-stündigen Mantlix Electronic Podcast zum gratis Downloaden. Und selbstverständlich kriegst du den Podcast auf iTunes. We'll be right back. tauchen wir ab in die wunderbare Welt von Techno. Und da kommst du natürlich, wenn du ein Techno-Liebhaber bist, um ein Label nicht rum, kommst du das schwedische Drumcode-Label. Das Label von Adam Beyer und das ist Scobo mit The Right Button. von Techno zu Trance ist nur ein ganz kleiner Schritt. Vorher haben wir das monströse Techno-Brett von Dandy und Ugo mit einem Remix für Deep Inside von Deborah De Luca gehört. Und jetzt ist ein Style, was schon... Sag mal so, also alle Progressive Trance und Goa-Liebhaber, denen wird der Track ziemlich gut munden. Und apropos morgens oben ist ja in Luzern ein Nilix wieder mal zu Gast. Er ist wirklich einer so von diesen Full-On-Typen. Immer so eine ganz schmale Gratwanderung zwischen Trance und Techno. Ich finde es ziemlich cool, was sonst noch so passiert. Das Wochenende im Clubland Schweiz, das erfährst du nach dieser Nummer hier. Und das heisst Incantation, und zwar von H3. We'll be right back. zweite Mal heute oben mit dabei. Ein Gespann aus Israel, nämlich Sacher, ein Set von Lost and Found und Chicola. Unglaublich geile Nummer. Morning Glory. Und wo du das Wochenende, die Nacht bzw. den Morgen kannst durchtanzen, für das habe ich ja meine kleine feine Rubrik mit dem Namen SRF Virus Mental X Club Selection. Also exakt, ein solcher Sound, stellenweise sogar noch sehr Psytrancy. Bekommst du zum Beispiel morgens oben in Luzern im Sädel. Nilex ist wieder einmal da und nein, trotzdem Goa-artiger Sound ist kein Open-Air-Party. Ich glaube, das ist sogar im grössten Goa ein bisschen zu kalt zum Barfuß tanzen. Aber eigentlich sind die abgehärtet. Also wenn ich so sehe, in den Sommerfestival, wenn ich mal am Goa-Festival bin, sie sind immer barfuß, egal ob es stürmt und hagelt. Naja. Jedem das Seine. Ich trage lieber gerne sehr leichte Sneaker. Da kann ich noch viel mehr Stunden lang durchtanzen. However, morgen oben in Zürich haben wir den Hive Club und die haben morgen eine Musik und den Jonas Saalbach von Parkett eingeladen. Das heisst, absolut fantastische Trance House kriegst du morgens Nacht im Hive. Möchtest du doch eher so in eine richtige House Music gehen, dann kannst du in Zürich zum Beispiel in Dambos rampen. Dort haben sie nämlich den Argentinier de Guti. Ich habe auch schon den einen oder anderen Track von ihm vorgestellt. Der ist übrigens entdeckt worden von John Digweed vor etwa 5 Jahren mit einem Monster-Release auf Bedrock Music. In Zürich ist ein bisschen der schickere Club, und zwar Bellevue. Gut, es ist ein bisschen so eine Sache. Kommt drauf an, wer gerade das DJ dort auflegt. Dementsprechend ist er nicht so ein Küppel-lastig. Morgens oben dürfte es das nicht sein, weil es wird sehr undergrounding mit einem Saab aus Zürich. Unterstützung kriegt er von Definition. Und zu guter Letzt kannst du morgens oben in Basel zu Techno tanzen, wo auch anders als im Nordstern, und zwar zu Reboot. Jahrestradition verlangt in den letzten 16 Jahren. Mental X hier auf SRF 4 aus. Ein Shake-Klassiker ist dabei. Heute Abend haben wir für La Tour entschieden. Aus dem Jahr 1992 war ein Riesenhit und wahrscheinlich so einer der ersten so aus dem Genre Trance House aus. La Tour, französische Band, hat mit Blue so ein Underground-Club-Hymne produziert. Und naja, wir kennen ihn alle. Am Schluss hat es dann wie die jetzt ist mir das Wort entfallen. In einem Blockbuster, sprich in Basic Instinct, geschafft. Und dann ist er wirklich absolut bekannt worden. So, ich hoffe, euch hat der dreistündige Trip gefallen. Ich bin schon ganz konfus, aber das liegt an dem herrlich lauten Sound da drinnen. Es bebt wirklich nur noch. Die heutige Episode Mental X Electronic mit dem Thema elektrisch und komplex, mit brandneuen Sounds, zum Beispiel aus Kanada von Ferment und natürlich vom wunderbaren Quad vom Peta Dundorf. Das und noch vieles, vieles mehr. Kannst in einer guten Stunde gratis downloaden. Aber die Playlist findest du den Podcast auf srf.ch/mentalx und allerspätestens ab morgen findest du dann auch auf iTunes for free. Ich würde mich freuen, wenn du am nächsten Freitag wieder einschaltest. Ab der 7. bin ich wieder für dich live hier im Studio hinter den Turntables am Mixen. Zwischendurch dir etwas zu erzählen über die neuen Tracks und mit dir einfach angenehm bis Wochenende starten. Komm, gute Nacht. Bis dann. Ciao, ciao. Nachrichten. Eine Sendung von SRF Virus. Radio, aber anders. Noch mehr zum Abladen gibt's auf srfvirus.ch.